Quante volte ci stringevano le mani, per favore, non andatevene più. Questa musica la canterò domani, 4 stelle sembrativano lassù. Ok, das ist eine Mafia-Story. Es liegt Liebe in der Luft, Süditalien im August. Ein mörderischer Duft untermalt ihren Kuss. Denn der schwarze Wagen steht vor der Haustür. Also raus für diesen Job, den besser niemand ausführt. Lass das warten, denn die Knarre liegt im Wagen, ist geladen. Lass uns starten, sonst enttäuschen wir den Paten und parken in der Gasse, die der Don erwähnt hat. Keine Fragen um die Kasse, die willkommen rechnen. Sack, sack, Salvatore, seine Frau bekommt den Schutz, ein Zigarrenabschneider gedauft. Dann ist Schluss, wer den Stolz hier beschmutzt, der verliert einen Finger. Das ist eine Warnung, doch beim nächsten Mal wird's schlimmer. Und es fällt ein Schuss, der Teppich ist getränkt voller Blut. Doch es muss denn nicht sein, was soll das denn? Sonnenstrahlen untermalen das Gefühl, es sei warm. Im Zimmer ist es kalt, Blutspritzer überall. Und so war das nicht geplant, wer hätte das geahnt? Idioter, sieh dir den Schlamassel jetzt an. Und dann raus aus dem Wagen, die Leiche wird getragen. In den Fahrstuhl, durch die Drehtür und zum Wagen. In den Kofferraum, Koffer raus und die Leiche rein. Schneller denn Passanten sehen das ohne Sonnenschein. Porca miseria, was hast du getan? Mit dir läuft er doch nix, se perfetto nach Plan. Plötzlich ein Blick und das Auto, es scheint so, dass es einen Trick gab, was soll dieser Scheiß, yo. Gazzo, die haben uns gelinkt mit C4. Vito, mach ein Foto von der Leiche und dann weg hier.